Und Jahwe redete mit Mose auf dem Berge Sinai also, rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch verleihen werde, so soll das Land Jahwe eine Ruhezeit halten. 6 Jahre hindurch magst du dein Feld besehen und 6 Jahre hindurch deinen Weinberg beschneiden und den Ertrag des Landes einheimsen. Aber das 7. Jahr soll für das Land eine Zeit unbedingter Ruhe sein, eine Ruhezeit für Jahwe. Da darfst du dein Feld nicht besehen, noch deinen Weinberg beschneiden, den Nachwuchs deiner vorigen Ernte darfst du nicht einernten und die Trauben deines unbeschnittenen Weinstocks nicht lesen, es soll ein Ruhejahr sein für das Land. Was das Land in der Ruhezeit freiwillig trägt, soll euch zur Nahrung dienen, dir, deinem Sklaven und deiner Sklavin, sowie deinem Lohnarbeiter und deinem Beißassen, die sich bei dir aufhalten, auch deinem Vieh und dem Wild in deinem Lande soll alles, was es trägt, zur Nahrung dienen. Weiter sollst du 7 Ruhejahre zählen, 7 mal 7 Jahre, so dass die Zeit der 7 Ruhejahre 49 Jahren gleichkommt. Dann aber sollst du im 7. Monat, am 10. des Monats die Lärmposaune erschallen lassen, am Sühntage sollt ihr überall in eurem Lande die Posaune erschallen lassen und sollt so das 50. Jahr weihen und im Lande Freiheit ausrufen für alle seine Bewohner. Als ein Heiljahr soll es euch gelten, da sollt ihr ein jeder wieder zu seinem Besitz und zu seinem Geschlechte kommen. Als ein Heiljahr soll es euch gelten, das 50. Jahr, in ihm dürft ihr nicht sehen und den Nachwuchs nicht einernten, noch von den unbeschnittenen Weinstöcken Trauben lesen. Denn ein Heiljahr ist es und soll euch als geheiligt gelten, vom Felde weg sollt ihr essen, was es trägt. In solchem Heiljahre sollt ihr ein jeder wieder zu seinem Besitze kommen. Wenn du deinem Nächsten etwas verkaufst oder von deinem Nächsten kaufst, so sollt ihr nicht einer den anderen übervorteilen. Mit Rücksicht auf die Anzahl der Jahre seit dem letzten Heiljahre sollst du deinem Nächsten abkaufen, und mit Rücksicht auf die Anzahl der Erntejahre soll er dir verkaufen. Für eine größere Zahl von Jahren hast du einen entsprechend höheren Kaufpreis zu zahlen, wie für eine geringere Zahl von Jahren einen entsprechend geringeren, denn eine Anzahl von Ernten verkauft er dir. So übervorteilt nun keiner seinen Nächsten, sondern fürchte dich vor deinem Gotte, denn ich bin Jahwe, euer Gott. Darum sollt ihr nach meinen Satzungen tun und meine Rechte beobachten und nach ihnen tun, damit ihr sicher im Lande wohnt. Da wird dann das Land seine Frucht hergeben, dass ihr euch satt essen könnt und sicher darin wohnt. Und falls ihr sprächet, was sollen wir essen im 7. Jahre, wenn wir nicht sehen und uns keine Früchte einsammeln dürfen? So wisset, ich werde im 6. Jahre meinen Segen zu euren Gunsten aufbieten, dass es für alle 3 Jahre den nötigen Ertrag abwerfen soll. Und wenn ihr im 8. Jahre säet, werdet ihr noch immer von dem Ertrag altes Getreide essen, bis zum 9. Jahre, bis der Ertrag desselben zu Gebote steht, werdet ihr altes essen. Grund und Boden darf nicht endgültig verkauft werden, denn mein ist das Land, denn ihr seid nur Fremdlinge und Beißassen bei mir. Daher sollt ihr in dem Lande, das ihr zu eigen habt, überall eine Wiedereinlösung von Grund und Boden gestatten. Wenn dein Bruder verarmt und etwas von seinem Besitztum verkauft, so soll sein nächster Verwandter als Löser für ihn eintreten und das, was sein Verwandter verkauft hat, wieder einlösen. Und wenn jemand keinen Löser hat, aber so viel zu beschaffen vermag, als er zur Wiedereinlösung bedarf, so soll er die Jahre, die seit dem Verkaufe verflossen sind, in Anrechnung bringen, was darüber ist, soll er demjenigen, an den er verkauft hat, zurückerstatten, damit er wieder zu seinem Besitztum komme. Beschafft er aber nicht so viel, als er zur Rückerstattung bedarf, so bleibt das von ihm Verkaufte im Besitze des Käufers bis zum Heiljahr, im Heiljahr aber soll es unentgeltlich heimfallen, so dass er wieder zu seinem Besitztum kommt. Und wenn jemand ein Wohnhaus in einer ummauerten Stadt verkauft, so soll er es wieder einlösen dürfen bis zum Abschlusse des Jahres, in welchem er es verkauft hat, für seine Wiedereinlösung ist damit eine Frist gesetzt. Wenn es aber bis zum Ablauf eines vollen Jahres nicht eingelöst wird, so wird das Haus, das in einer ummauerten Stadt liegt, dem Käufer und seinen Nachkommen endgültig als Besitz bestätigt und fällt im Heiljahre nicht heim. Dagegen die Häuser in den Dörfern, welche nicht ringsum eine Mauer haben, sind als ein Teil des Ackerbesitzes zu betrachten, sie dürfen wieder eingelöst werden und fallen im Heiljahre heim. Was aber die Häuser der Leviten betrifft, die Häuser in den Städten, die ihr Eigentum sind, so steht den Leviten jederzeit die Wiedereinlösung zu. Und wenn jemand von den Leviten seinen Besitz nicht wieder einlöst, so fällt das von ihm, und zwar in der Stadt, wo er seinen Erbbesitz hat, verkaufte Haus im Heiljahre heim, denn die Häuser in den Städten der Leviten sind ihr Erbbesitz inmitten der Israeliten. Das zu ihren Städten gehörende Weideland aber darf nicht verkauft werden, denn es gehört ihnen für alle Zeiten als Erbbesitz. Und wenn dein Bruder verarmt, dass er sich neben dir nicht halten kann, so sollst du ihn aufrechterhalten als Fremdling und Beißassen, dass er seinen Unterhalt neben dir habe. Du darfst nicht Zins und Wucher von ihm nehmen, sondern sollst dich fürchten vor deinem Gotte, dass dein Bruder seinen Unterhalt neben dir habe. Du darfst ihm dein Geld nicht um Zins geben, noch deine Nahrungsmittel um Wucher. Ich bin Jahwe, euer Gott, der euch aus Ägypten weggeführt hat, um euch das Land Kanaan zu verleihen, um euer Gott zu sein. Und wenn dein Bruder neben dir verarmt und sich dir verkauft, so sollst du ihm nicht Sklavendienst tun lassen. Gleich einem Lohnarbeiter, einem Beißassen, soll er bei dir sein, bis zum Halbjahre soll er bei dir dienen. Dann aber soll er samt seinen Kindern frei von dir ausgehen und zu seinem Geschlechte zurückkehren und wieder zu seinem väterlichen Besitztume kommen. Denn meine Knechte sind sie, die ich aus Ägypten weggeführt habe, sie dürfen nicht verkauft werden, wie man Sklaven verkauft. Du sollst nicht mit Härte über ihn herrschen, sondern dich fürchten vor deinem Gotte. Und wenn du Sklaven und Sklavinnen haben willst, von den Völkern, die euch rings umgeben, von denen mögt ihr Sklaven und Sklavinnen kaufen. Auch von den Kindern der Beißassen, die sich bei euch aufhalten, mögt ihr welche kaufen, sowie aus ihrer Sippschaft, die sich bei euch befindet, die in eurem Lande geboren ist, sie sollen euer Besitztum sein, und ihr mögt sie auf eure Kinder nach euch vererben, dass sie ihr Eigentum sein, und mögt sie so dauernd zu Sklaven haben. Aber über eure Brüder, die Israeliten, da darfst du nicht, einer über den anderen, mit Härte herrschen. Und wenn ein Fremdling oder Beisaß neben dir zu Besitz gelangt, dagegen dein Bruder neben ihm verarmt und sich einem Fremdling oder Beißassen oder einem Abkömmling von der Sippschaft eines Fremdlings neben dir verkauft, so soll er, nachdem er sich verkauft hat, wieder ausgelöst werden können. Einer seiner Brüder mag ihn auslösen, oder sein Oheim oder der Sohn seines Oheims mag ihn auslösen, oder sonst einer von seinen nächsten Blutsverwandten aus seinem Geschlechte mag ihn auslösen, oder, wenn er selbst wieder zu Besitz gelangt, so mag er sich auslösen. Und zwar soll er mit dem, der ihn gekauft hat, die Zeit berechnen von dem Jahr ab, wo er sich ihm verkaufte, bis zum Halbjahr. Der Preis, um den er sich verkauft, soll der Anzahl der Jahre entsprechen, gleich einem Lohnarbeiter ist er eine bestimmte Zeit bei ihm. Wenn noch viele Jahre fehlen, so hat er zum Behufe seiner Auslösung einen dementsprechenden Betrag von der Kaufsumme zurückzustatten. Wenn aber nur noch wenige Jahre bis zum Halbjahre fehlen, so muss er sie ihm auch berechnen, nach seinen Dienstjahren richtet es sich, wie viel er zum Behufe seiner Auslösung zurückzustatten hat. Gleich einem, der Jahr um Jahr für Lohn arbeitet, soll er bei ihm sein, du darfst nicht ruhig mit ansehen, dass er mit Härte über ihn herrscht. Falls er aber nicht in dieser Weise ausgelöst wird, so soll er samt seinen Kindern im Halbjahre frei ausgehen. Denn die Israeliten gehören mir als Knechte zu, meine Knechte sind sie, der ich sie aus Ägypten weggeführt habe, ich, Jahwe, ihr Gott.